Papa, mir ist langweilig. Aber schau mal, die Elefanten. Ist das nicht toll? Nö, die machen ja gar nichts. Was sollen die denn machen? Rumlaufen, sich hinsetzen oder mit dem Ball spielen, so wie im Zirkus. Das ist doch nur etwas für kleine Kinder. Na und? Hier sind doch viele Kinder. Und viele Elefanten. Schau mal, das ist doch wie in Afrika.